Herzlich willkommen zurück zu unserem Block 3, nämlich der Plätze 12 bis 9, der Horrorfilme, die ihr in eure Top 20 der 2000er Jahre gewählt habt. Ich fasse jetzt die anderen nicht nochmal zusammen, wir hatten so ein paar Highlights wie das Waisenhaus und Martyrs und Silent Hill, die sind alle schon durch, die Plätze, und wir gehen jetzt Richtung Top 10 mit einem Film, der kein klassischer Horrorfilm ist, aber trotzdem genug Horror bietet, um in diese Liste zu kommen. Battle Royale aus dem Jahr 2000, Kinji Fukusaka, ein Mann, der Tora, zumindest die japanischen Szenen damals mit inszeniert hat und dann auch zum Beispiel noch Battle Royale 2 nachgeschoben hat, bevor leider viel zu früh verstarb Benedikt. Der Film ist immer noch nicht frei erhältlich in Deutschland seit kurzer Zeit tatsächlich ungekürzt zu haben, ab 18. Kinji hat tatsächlich auch weit vorher hervorragenden Science-Fiction-Trash gemacht in Japan. Also ein Regisseur, dem man auch gerne mal eine Retrospektive widmen darf. Da gibt's viele interessante, lustige Genre-Kost zu entdecken. Und Battle Royale ist für mich wirklich so ein schöner Terrain-Film, weil es spielt halt alles isoliert auf einer Insel, aber trotzdem mit einer gewissen Weitläufigkeit. Und ja, wir können jetzt ganz kurz nochmal abreißen. Es geht um eine Schar von Kindern, eine Schulklasse. Das System in Japan ist so, dass die Schüler die Lehrer nicht mehr so ernst nehmen. Ist jetzt mit fortschreitender Zeit seither auch jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Auch in Deutschland gab es da ja Vorfälle. Und man beschließt sich als Regierung, um diese Rotte unter Kontrolle zu kriegen, eine Klasse auszuwählen, die am schlimmsten ist im ganzen Land, und diese dann ja auf eine Insel zu führen, wo sich diese Schüler, also Teenager, gegenseitig umbringen dürfen, müssen, mit unterschiedlichsten Waffen. Es ist alles so wie so ein Computerspiel-Szenario. Man findet eine Waffe, kann die aufnehmen, muss irgendwas sammeln, um seinen Gegner zu vernichten. Und natürlich gibt es dann harte Typen, die sagen, hey, das finde ich geil, da mache ich jetzt mit. Und dann gibt es natürlich die zart Beseiteten, die sich vor jeder Konfrontation zu schützen versuchen. Jetzt mal ganz grob, weil das ist natürlich viel komplexer eigentlich. Worauf ich jetzt eigentlich zurück möchte, ist immer wieder, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, Battle Royale ist immer noch der echte und wesentlich bessere Hunger Games. Denn Hunger Games ist mitnichten innovativ oder originell, denn der Film und auch das Buch zum Film von Battle Royale ist älter als literarische Vorlage oder die filmische Umsetzung von Hunger Games, die Tribute von Panem. Und das ist mir immer sehr wichtig, weil eigentlich ist es genau dasselbe, nur auch wenn ein paar Sachen verändert werden, ist es letztlich doch schon identisch. Zwar setzt man bei Hunger Games mehr auch auf diese ganze Gesellschaft, die Schere zwischen den Auserwählten und diesen, die Dreckfresser und so, aber ich finde schon, dass die Basis dieselbe ist und dass mir viel zu wenig im Kontext, wenn über Hunger Games viel zu viel gesprochen wird, wo auch immer eben Battle Royale nie genannt wird. Weißt du, was immer so schön ist? Wir sprechen uns vorher nicht ab und denken dann oft dasselbe. Als ich damals... Deswegen sagst du jetzt nichts und sagst einfach, ich meine das Gleiche. Lass mich dieses Gefühl noch kurz sagen. Als damals Hunger Games rauskam und die ganze Welt, wie du sagtest, drüber sprach und natürlich konnte man ihn rezensieren, habe ich damals auch schon den sehr, sehr wagemutigen Vergleich gebracht und habe gesagt, ey, guck doch alle mal Battle Royale, dass es eigentlich die Story darum geht. Und da kam ganz viel Anti, naja, Hunger Games ist jetzt aber nicht Battle Royale. Und ich sage, doch, im Kern geht's ja um dasselbe. Und eigentlich ist Hunger Games ja auch in dieser Buchform, die ja auch nicht innovativ war, sondern abgekupfert war, bärisch brutal, was dann wieder für die Kinofilme ab 12 freigegeben wurden. Was ich jetzt aber eigentlich noch zu Battle Royale sagen möchte, du hattest vorhin Kinji Fukusaka angesprochen, sein Sohn hat den zweiten dann zu Ende gemacht, weil er tatsächlich vor der Fertigstellung vom zweiten Teil schon verstorben war, der hatte die Idee. Und der Film ist auch medienkritisch sehr relevant. Also der geht ja erstmal damit los, dass überall Scharen von Reportern ganz hysterisch kreischend rumrennen und sagen, ja, und freut ihr euch alle auf dieses Landes-Mega-Event des Jahres? Und das ist der erste Eindruck, den du von dem Film hast. Dann kommt noch Beat Takeshi, a.k.a. Takeshi Kitano, in einer phänomenalen Rolle als zynischer, eiskalter Lehrer, der denen die Mörderregeln erklärt. Das ist auch so eine Wandelfähigkeit von Takeshi Kitano, der ja tatsächlich Takeshis Castle als sehr medienwirksame Serie, als Comedy-Serie mit inszeniert hat und damit einen Haufen Geld verdient hat und gleichzeitig in solchen extrem kritischen Filmen, also der so unglaublich wandelbar. Die auch selber inszeniert teilweise. Ja, ja, ja. Also das ist einen der besten japanischen Filme dieser zwei Dekaden. Also der ist unglaublich wichtig, der Film. Und Battle Royale ist eben wirklich auch wirklich brutal. Also das ist wirklich so ein mehr ein Actionfilm. Er hat viel Dramatik drin, aber das gesamte Szenario ist schon richtig horrormäßig. Also wenn man sich als Jugendlicher eben einem Gegner stellen soll, mit man hat selber nur einen Löffel in der Hand oder ich sag jetzt mal ein Taschenmesser und der andere eine Uzi, was ja tatsächlich in dem Film auch ungefähr so existiert, diese Gegenüberstellung, dann ist das schon ziemlich krass und die ganzen jungen Menschen, die da mitspielen, die machen das auch ziemlich gut. Also der Film, der wirkt schon echt in seiner Szenerie. Das ist nicht aufgesetzt oder irgendwas. Vor allem, wenn man sich halt mit der japanischen Kultur ein bisschen auseinandersetzt. Der Film entstand letztendlich kurz nachdem sich Japan immer mehr, also quasi von der quasi Weltwirtschaft immer mehr in Richtung Westen geöffnet hat. Man merkt, dass da kulturell zwischen den Generationen langsam ein Split entsteht. Dieses, die Eltern stehen auf dem höchsten Podest. Man muss sie anbeten, genauso wie alle Autoritäten, sei es in der Politik, sei es die Beamten in der Schule etc. Das wird komplett umgekehrt. Die Jugend geht einen anderen Weg und hat andere Vorbilder, hat andere Interessen und man merkt halt, wie die alte Generation mit Biegen und Brechen versucht, an dem alten System festzuhalten und die Kinder, die quasi vermeintlich aufmüpfig sind, komplett zu brechen. Eine ähnliche Thematik hat auch Stephen King in seiner frühen Karriere mit Todesmarsch noch unter Richard Bachmann beschrieben. Dort geht es halt auch einfach nur darum, dass eine Gruppe von ausgesuchten Jugendlichen gehen muss, einfach laufen. Wer aufhört zu laufen, wird erschossen und einer gewinnt dann und der ist dann der große Held. Also das war auch dort schon Anfang der 80er Jahre, keine Ahnung, wann er das genau geschrieben hat, das Thema. Jetzt ist aber das Thema eine andere Geschichte, zumindest eine Verfilmung auf dieser Geschichte beruhend von ihm, nämlich aus der Sammlung Im Morgengrauen. Dort war eine Geschichte Der Nebel oder The Mist genannt. 2007 von Frank Darabont verfilmt und auf hohem Niveau kann man sagen, dass das Frank Darabonts schlechteste King-Verfilmung gewesen ist. Aber auf hohem Niveau jammern, weil die anderen beiden waren halt The Green Mile und Die Verurteilten. Also jetzt zumindest meine Meinung, wenn man jetzt die drei vergleicht, vielleicht widersprecht ihr mir dann. Trotzdem kann man damit schon sagen, dass er, was die Qualität angeht, einer derjenigen ist, die besten King-Verfilmungen mitgeschaffen haben, während ja zum Beispiel Mick Garris, was die Quantität angeht, viele Fernsehverfilmungen gemacht hat, dort der ungeschlagene König ist. Was ist Der Nebel? Das ist eine Kurzgeschichte, die eigentlich weitestgehend nur in einem Einkaufszentrum spielt. Wieder eine King-Klassiker mit ganz wenig Leute auf einem engen Raum in einer bestimmten Situation. Denn draußen ist irgendwas, nämlich ein ganz doller Nebel. Und in dem Nebel, wie dann auch später klar wird und auch vor allen Dingen im Film zu sehen ist, ganz viele Monster. Irgendwas ist da passiert, ist da draußen. Und ja, jeder, der rausgeht, überlebt das nicht lange und man hat dann halt diesen kleinen Mikrokosmos an Leuten, was halt auch sehr gut in dem Film dargestellt ist, dann immer dort, wo was Übernatürliches den Menschen nicht begreifbar ist, kommt dann die Religion ins Spiel, dann hat man so fanatische Eiferer, die zusätzlich zu der Bedrohung von außen noch eine Bedrohung von nach innen darstellen und das ist in der Kurzgeschichte halt, wie so eine Kurzgeschichte halt ist, sehr einfach beschrieben, es hat keinen Anfang und es hat kein Ende. Der Film hingegen, und ich denke, da spoilern wir jetzt nicht so viel, hat ein ziemlich drastisches Ende, was auch in dem Fall mal andersrum ist, als es sonst ist bei King-Verfilmung, nämlich die wesentlich krassere Variante, wo dann auch King im Nachhinein gesagt hatte, das war eigentlich das Ende, wie er es hätte schreiben wollen. Also da hat er den Hut gezogen für Darabont vor dieser Kaltschnäuzigkeit in so einem relativ großen Mainstream-Film, den doch so deprimierend enden zu lassen. Wir wollen gar nicht diese Serie erwähnen, die dann später mal nachkam. Da bin ich irgendwie nach 3 Folgen abgestorben. War meine Einschätzung richtig, was jetzt so Der Nebel und die anderen Filme von Darabont angehen im Ranking, wenn man da 1-3 durchnummerieren müsste? Also wir müssen natürlich sagen, Max ist und bleibt halt der King in King-Sachen, weil er einfach so ziemlich alles gelesen hat und sich halt wirklich auskennt. Das habt ihr ja gerade gehört, auch wie er das argumentiert. Ich fand Der Nebel damals großartig. Wir haben den in einer Studenten-DVD-Abend in einem Videoraum gesehen und waren auch alle ganz gepackt. Ein, zwei meinten, der ist Hammer, den gucke ich mir gleich nochmal an, hab den vor einer Woche ausgeliehen. Da gab es ja noch sowas wie Videotheken, ja, man darf es kaum glauben. Und da haben wir den geguckt und waren alle ganz begeistert, vor allem von diesem Mikrokosmos, von diesem Spannenden, dieses Mitreißende, was passiert in dieser Gruppe. Das ist einfach ein sehr guter Unterhaltungsfilm. Natürlich ist er düster und spannend und dieses Ende, das hat uns schon auch alle ziemlich beeindruckt. Das war auch kein Ende, wo jedermann gesagt hat, ah, das finde ich jetzt aber doof oder das hat irgendwie gepasst. Und wir waren danach alle, wir haben jetzt nicht gejubelt, aber wir waren zufrieden und glücklich, dass der so ein bisschen Nachklang hatte. Ich habe den seitdem auch nicht mehr gesehen, aber ich habe den noch relativ gut in Erinnerung. Spannend ist, dass Darabont den eigentlich gerne schwarz-weiß drehen wollte. Das kriegt man aber heutzutage für so eine große Produktion nicht mehr durch. Ja. Also zumindest im Kino, aber auf der DVD, auf der Blu-ray durfte er dann halt diese Version auch nochmal mit draufwerfen, was ganz spannend ist. Das Einzige ist so ein bisschen, was man ihm negativ anlasten muss, was halt mit jedem Mal gucken schlechter altert, ist halt das CGI, was man leider da irgendwie nicht die besten Trickkünstler hatte oder auch nicht mehr genug Kohle übrig. Ja, ich weiß nicht, woran es lag. Ja, da kann man aber vielleicht noch von Glück reden, dass man die Kreaturen nicht in Gänze sieht. Was aber daran liegt, dass King hat ja selber gesagt, er ist bei der Geschichte stark beeinflusst von Lovecraft. Dinge, die im Verborgenen lauern, namenlose Schrecken, die Menschen gar nicht erfassen können in ihrer Grausamkeit, in ihrer Schrecklichkeit, weil sonst die Leute wahnsinnig werden. Und genau das hat letztendlich der Film letztendlich auch geliefert. Und man muss halt eben auch noch dazu sagen, ich habe den Film gesehen und ich musste die ganze Zeit, also gerade dann bei dem Ende, und man sieht auf einmal so einen Schatten eines riesigen, Hochhaus großen Wesens, aber so im Nebel nur ganz leicht angedeutet. Ich musste in dem Moment sofort an Cloverfield denken und ich dachte mir so, okay, gibt's da Parallelen dazu? Kann man die fast in eine Lovecraftsche Cinema irgendwie mit reinpacken? Also es war ganz stark und natürlich hat mein Namensvetter Toby, also Toby Jones, dann dort auch noch den größten Beifall im Kinosaal geerntet, wo man sich dann eines sehr, naja, bösartigen Problems entledigt hat. Sagen wir es mal so. Später ähnliche Monster hat man dann auch nochmal vom Gefühl her in Monsters dann gesehen, ne? Die auch so diese ähnliche Wirkung erzielt haben, nur halt in einem ganz anderen Monsterfilm. Ein ganz anderes Monster, in Anführungszeichen, ist auch die Hauptnebendarstellerin, die Junge in So finster die Nacht. Und weil mein Schwedisch so schlecht ist, du kannst den Titel im Original immer so gut, Tobi, warte mal. Letteretta, komm mal in. Ah, da kann noch jemand Schwedisch. Sehr gut. Ja. Ich habe ihn bis heute, muss ich gestehen, immer noch nicht gesehen, genauso wie dieses Remake nicht. Let Me In heißt das. Thomas Alfredson, der hat dann später auch Damekönig Assspion gemacht und jetzt aktuell relativ den Schneemann. Ist aber trotzdem der von uns jetzt besprochene sein bester, oder? Auf jeden Fall. So finster die Nacht ist ein brillanter Horrorfilm. Ich würde ihn ganz weit oben im Ranking der 2000er sehen, also unter den Top 5. Da nehme ich den Mund nicht zu voll. Ich war damals mehr als begeistert im Kino. Ich habe im kleinen Arthouse-Kino gesehen mit 3 Besuchern, unter der Woche irgendwann mal. Hat mich unglaublich in seinen Bann gezogen. Vor allem diese Kombination von diesem poetischen, von diesem zärtlichen und diesem grausamen. Der Film findet ganz einfache, simple, aussagekräftige Bilder und hat eine unglaublich tolle Atmosphäre. Das ist ein Horrormärchen. Und weil du Fons King hattest, da hatte mich zum Beispiel, King lobt ja gerne viele Horrorfilme, das wissen wir, auch vielleicht die weniger guten. Und da hatte mich geärgert, dass er dieses Remake Let Me In, was wirklich nicht so gut ist wie dieser Film, als einen der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre oder so bezeichnet. Das hat mich sehr geärgert. Er sagt sogar, das ist noch viel perverser, weil er sagt, der beste amerikanische Horrorfilm. Ich habe das nämlich heute erst wieder gelesen. Der beste amerikanische Horrorfilm der letzten 20 Jahre. Also dieses Original, So finster die Nacht, Let the Retter come in, hat ganz tolle Momente, ganz tolle Szenen, ist auch eben so ein Horrorfilm für Leute, die jetzt nicht, ich habe gestern noch mal den 30 Days of Night angefangen, der wird ja dann schon ziemlich deftig und hektisch und actionreich und der ist ja wirklich sehr ruhig und zieht dich halt auch wie so ein Del Toro-Film voll in seinen Bann. Also auch ein Horrorfilm für Frauen, traue ich mich jetzt sagen, weil er halt auch sehr, sehr gefühlvoll ist. Und ja, ich finde ihn wunderbar. Und was mich zum Beispiel, ein Punkt, der mich zum Beispiel dann eben wegen der Ruhe dann total rausgerissen hat, ist zum Beispiel die Szene, wo dann die eine Frau im Bett verbrennt. Aber dermaßen scheiterhaufenmäßig, wo man dann aus dieser Ruhe rausgerissen wird, wo sich eine vampirische Person des Sonnenlichts preisgibt auf eigenen Wunsch, um sich aus dem Leben zu stehlen, weil sie nicht in dieser Form existieren möchte und dann einfach in Flammen aufgeht, aber so extrem und auch handgemachter Effekt, also echtes Feuer in diesem kleinen Zimmer und das hat mich, da bin ich wirklich zurückgewichen, weil das auf diesem, in diesem CinemaScope auf einmal dieses ganze Zimmer brennt in einer Einstellung und das hat mich schon wahnsinnig auch geschockt. Also der hat auch wirklich zwei, drei kleine Schockmomente, die man aber eben auch wirklich nicht erwartet. Das ja, zum Beispiel mit dem Ghoul, also was ihr Diener ist, dieser ältere Herr, der sie über Jahrzehnte hinweg begleitet, wie viele weitere davor schon. Und die Szene im Park, wo der die Person quasi wie ein Schwein ausweidet. Also da ist mir erstmal auch so, alter Falter, er kriegt halt die Kombination aus typisch skandinavischem Kino hin, also was halt die Optik angeht, relativ neutral. Spielt halt auch in den 80ern, in den frühen 80ern alles trist, weil spielt in dieser Trabantenstadt, wo alles gleich, es sieht alles nach Schema F oder nach IKEA aus. Auch sehr sozialistisch eigentlich vom ganzen Bau. Ja, ja, man könnte, ja. Es sieht sehr europäisch aus. Und auch die Angst vom Russen wird ja auch thematisiert, ganz kurz. Ich musste auch viel an das europäische, an das französische Kino denken, an die 60er, 70er Jahre, weil das spiegelt letztendlich die ganze Optik dort wieder. Also es war wirklich für mich auch ein Highlight. Also hätte ich auch gerne höher gesehen im Ranking. Wo wir jetzt vielleicht überrascht sind, dass es so hoch geschafft hat, weil es eigentlich nur ein halber Film ist, innerhalb eines Gesamtkunstwerkes oder Machwerkes, wie auch immer man das bezeichnen will. Da gehen die Meinungen hier am Tisch sicher auseinander, ist Planet Terror von Robert Rodriguez innerhalb des Grindhouse-Projektes zusammen mit seinem Kumpel Quentin Tarantino und dessen Death Proof in verschiedensten Fassungen aufbereitet für die unterschiedlichen Märkte, einmal als dieses geplante Doppelfeature, aber auch zur besseren Auswertung für das nicht mehr gewohnten Sehverhältnisse der 70er Jahre für den Zuschauer auch in den Einzelausführungen und dann auch wesentlich länger. Wir haben das übrigens ja gezeigt. Wir nicht, aber das Kick, also gute Freunde von uns letztens. Und es war auf jeden Fall schön, den mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen, nämlich in der ursprünglichen Denke, nämlich diese beiden Filme zusammen zu haben, dazwischen diese Trailer zu haben, wie sich's also in den 70er Jahren angefühlt haben muss, so ein Grindhouse-Movie zu sehen. Wir wollten schon immer mal sehen, wie Tarantinos Eier dahin schmelzen und noch viele andere schleimige, glitschige, blutige Sachen. Ich fand den früher, als ich noch jünger war, immer den besseren von den beiden. Also ich fand den Death Proof am Anfang langweilig, zu viel Gerede, aber das ist halt mit 18 unterschiedlich als mit 36. Mittlerweile switcht das, weil man sich auf andere Sachen in Filmen konzentriert. Aber eine gute Schlachtplatte war es und ist es doch immer noch, oder? Der Planet Terror. Mann, werden wir alt. Also ich habe Planet Terror damals als Single-Movie gesehen mit drei studentischen Jungs, als der ja relativ schnell 2008 oder wann das war im Kino war. Ja, da waren wir Anfang 20 und wir hatten unglaublich viel Spaß. Planet Terror, ich habe jetzt zwei Herzen für den Film. Ich sehe das genauso wie du heute. Ich finde Death Proof ist relativ schnell besser geworden für mich. Und damals fand ich Planet Terror, ich habe den geliebt. Was ich heute nicht mehr verstehen kann. Wir sind ins Kino, wir haben uns unglaublich gefreut. Und was bei Planet Terror ja zumindest vorher kam, war der Machete-Trailer. Der kam auch in der Single-Fassung. Und als der Trailer kam, und wir wussten, jetzt kommt gleich noch hier Zombie-Schlachtplatte Rodriguez mit Spaß und eigentlich so diese späte From Dusk Till Dawn-Hälfte und dann die ganze Zeit so weiter. Also wir haben so viel gelacht, wir waren eigentlich schon beim Machete-Trailer waren wir eigentlich schon besoffen und haben gegrillt und wir haben dann den ganzen Film weitergegrillt. Das war sehr anstrengend, das ging ziemlich aufs Zwerchfell. Also dieser Film ging ziemlich aufs Zwerchfell. Wir haben gejohlt, wir haben gegrillt bei den Szenen. Das ist wirklich so ein Film, den würde ich, glaube ich, heute gar nicht mehr packen im Kino. Mich würde das Publikum, also ich wäre mir, glaube ich, würde ich mir heute selber auf den Sack gehen, wenn ich so viel Spaß hätte dabei. Ich muss mal wieder vielleicht zu meiner Schande gestehen, ich finde, Robert Rodriguez ist kein guter Regisseur, er war es nie, er wird es nie, er ist auch kein guter Produzent. Ich kenne keinen Rodriguez-Film, außer tatsächlich El Mariachi, der mir tatsächlich gut gefallen hat. Und ansonsten ist das mir alles viel zu, ich weiß es nicht mal, ich finde, die Filme sind nicht unterhaltsam. Die Motive sind gut, aber er kann, was meine Bedürfnisse angeht, das nicht konvertieren. Und er hat es für mich auch nicht geschafft, diese 80er-Jahre-Retro oder 70er-Jahre-Retro-Geschichte zu verpacken in Planet Terror. Das hat er nicht geschafft. Ich finde auch das produzierte Predators-Geschichte dann, die er dann nur produziert hat, nicht gut. Ich finde auch Desperados ist irgendwie schlecht gealtert. Machete ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. So viel dreckige CGI für 2,50 €. Also auch die Fortsetzung ganz schrecklich. Da war es auch, den Film hat Steven Seagal verdient als Nebendarsteller, Machete. Also ich kann leider an Rodriguez kein gutes Haar lassen. Ist es im Nachhinein vielleicht ganz spannend, der Planet Terror, oder eigentlich auch tragisch, weil wir haben sie ja alle verehrt, Rose McGowan, wenn sie sich ein Maschinengewehr an ihr amputiertes Bein ranschnallt und dort alle platt macht. Und wenn man jetzt aber überlegt, dass sie ja eigentlich quasi so mit die federführendste laute Stimme in dieser ganzen MeToo-Bewegung gegen Weinstein gewesen ist, der sie und wer weiß wie viele andere da nicht nur ein bisschen betatscht hat, sondern noch ganz andere Dinge da forderte aus seiner Machtposition heraus. Und das natürlich jetzt viele Filme, nicht nur der von Tarantino und auch Rodriguez, die ja alle Miramax-Produktion sind, irgendwie schon behaftet sind und das dann immer sehr komisch mitschwingt. Das nimmt wahrscheinlich auch für den erwachseneren Zuschauer dann durch diesen Subkontext ein bisschen den Spaß, in Anführungszeichen. An der Stelle mal ein ganz kurzes Detail, und zwar die Opening-Szene von Planet Terror, wo sie tanzt, wo sie ihre Beine noch hat. Ich habe das mal gelesen, ich kann es jetzt nicht 100% bestätigen, das war eine Szene, die hat Rodriguez für sie nachträglich geschrieben, da war der Film schon im Kasten, und es ist eigentlich auf das, was du gesagt hast, sehr, sehr treffend. Sie ist ein Showgirl in der Szene, sie tanzt an der Stange, es ist ein Scheißjob so ein bisschen, und sie verkauft sich, verkauft ihren Körper, ihren Look. Und dann weint sie, dann kullert diese Träne runter. Und in dieser Nahaufnahme hört diese Opening-Szene auf. Da kann man jetzt natürlich viel reininterpretieren. Aber ich habe das wirklich mal gelesen. Tarantino und Rodriguez haben ja unter Miramax ihre Filme gemacht und haben die jetzt auch nicht verteidigt, als das rausgekommen ist, sondern haben sich da still ihre neuen Produzenten gesucht und sind so friedlich raus, also ohne groß rumzumotzen. Aber ich glaube schon, dass die im wahren Leben begriffen haben, was für ein Arsch der sein kann. Und das passt genau in diese Zeit. Also das ist nur ein Detail, der auch mit diesem restlichen Spaß-Splatter von Planet Terror jetzt nichts zu tun hat. Was mir noch gut gefällt bis heute, muss ich sagen, ist die Rolle von Michael Biehn. Die ist Hammer. Und Jeff Fahey, der das Gulasch kocht. Also der Film hat schon lustige Ideen. Und auch, weil du auch Machete mit diesem CGI-Splatter, das ist schon teilweise schlimm. Aber der erste Machete hatte auch noch richtig paar coole Ideen, die mir gut gefallen haben. Ich finde, Rodriguez ist immer so ein Ideenregisseur. Der hat ein paar richtig gute Einfälle, aber er verpackt es immer nicht so gut als Ganzes. Das heißt, seine ganzen Filme sind eher so ein bisschen Banane, finde ich. Wahrscheinlich zu schnell und alles selber gemacht. Vielleicht sollte er doch ein bisschen mehr abgeben, weil er macht das ja irgendwie alles selber an seinem Computer zu Hause dort in Texas, auf seiner Ranch, in seinen Studios. Ich möchte mich, weil es nur genannt wurde, noch auch mal ausdrücklich für Jeff hier aussprechen. Das war mir noch wichtig. Planet Terror, leider immer noch nicht verwirkt, liegt Werewolf Woman of the SS, weil Nicolas Cage braucht jetzt nach Mandy noch weitere Rollen, in denen er glänzen kann. Und Don't. Don't, genau. Von einem Regisseur, der dann, glaube ich, hier auch noch irgendwie auftauchen wird in dieser Liste, aber dazu mehr in den späteren Podcasts.